1. Saul informiert seinen Sohn Jonathan und Elsain Dina über sein Absicht, David Toten zu lassen, obwohl Jonathan David sehr scherzte. 2. Aufgrund dieser Zunegung warnte Jonathan David vor den Plänen seines Vaters und riet ihm, sich am nächsten Morgen an einem geheimen Ort zu verstecken. 3. Jonathan versprach, sich in der Nähe des Verstecks zu seinem Vater auf das Feld zu stellen, mit ihm über David zu sprechen und ihn anschließend über das Ergebnis zu informieren. 4. In dem Gespräch mit Saul setzte sich Jonathan für David ein, indem betonte, dass der König sich nicht in seinem Diener versündigen sollte, da David im Stets true gedeihend habe. 5. O erinnert Saul daran, dass David sein Leben riskiert, den Philister zu besiegen, wodurch Gott ganz Israel einen großen Sieg schenkte, worüber Saul sich damals selbst freut. 6. Saul ließ sich von Jonathans Argumenten übersügen und schwor feierlich bei Gott, dass David nicht getötet werden sollte. 7. Daraufhin rief Jonathan David herbei, berichtet ihm von der Unterredung und führte ihn zurück zu Saul, indessen Dienst wie zuvor verblieb. 8. Als Jedoch Ernut Krieg gegen die Philister ausbrach, zog David in den Kampf und fügte ihnen ein so schwer Niederlage zu, dass es sie vor ihm flohen. 9. Trotz dieses Erfolges ward Saul Ernut von einem bösen Geist heimgesucht, warend mit seinem Spee im Haus saß und David für ihn diese spielte. 10. In einem plötzlichen Zornsausbruch versucht Saul, David mit dem Spee in die Wand zu spießen. Doch David which aus, so dass der Spiene das Holz traf, woraufhin David in der Nacht floh. 11. Saul schickte daraufhin Boten zu David's Haus, in bewachen zu lassen und in am Morgen hinzurichten, doch David's Frau Michal warnte in rechtzeitig vor der drohenden Gefahr. 12. Sein Leben zu retten, ließ Michal David durch ein Fenster hinab, wodurch ihm die Flucht aus der Stadt gelang. 13. Anschließend legte Michal ein Statuett in das Bett, platziert ein Gefleckt aus Ziegenhaar Kopfenden deckte als mit einem Obergewand zu, Davids Anwesenheit vorzutauschen. 14. Als die von Saul gesandten Boten eintreffen, David festzunehmen, behauptet Michal lediglich, dass krank sei in das Bett nicht verlassen kann. 15. Saul schickte die Männer Jedoch Zurak mit dem Ausdrucklichen Befehl, David mitsamt seinem Bett zu ihm zu bringen, damit die Hinrichtung persönlich vollziehen kann. 16. Als die Boten das Zimmer betreten, entdeckten sie Jedochne die Statuette im Betten das Ziegenhaar fleckten der Stelle, wo David's Kopf hat liegen sollen. 17. Saul warf Michal daraufhin vor, in Betrigen und seinen Feind entkommen lassen zu haben, worauf sie behauptet, David habe sie mit dem Tod bedroht, falls sie ihn nicht gehen ließ. 18. Waren dessen floh David nach Rama zu Samuel und berichtet ihm ausführlich über Saul's Taten, woraufhin bade gemeinsam in die Prophetenunterkunft in Najath Zogen. 19. So bald Saul darüber informiert word, dass David sich in Najath bei Rama aufhielt, leitete sofort Massnahmen ein, in dort festnehmen zu lassen. 20. Als sein Boten Jedoch die Grupp der Propheten unter Samuels Leitung in Versuchung sahen, kam der Geist Gottes über sie, so dass auch sie in prophetisch Begeisterung gerieten. 21. Nachdem Saul davon erfahren hat, sandt zwei weitere Gruppen von Boten aus. Doch auch dies verfielen nacheinander in denselben Zustand prophetischer Versuchung. 22. Schließlich begab sich Saul selbst nach Rama und erkundigt sich großen Brunnen von Sechu nach dem Aufenthaltsort von Samuel und David, woraufhin man in nach Najath wise. 23. Auf dem Weg dorthing geriet Jedoch auch Saul unter den Einfluss des Geists Gottes und redet ununterbrochen in prophetischer Versuchung, bis schließlich in Najath ankam. 24. Dort legte sein Kleider ab, verharrt den gesamten Tag und die Folgen nackt in prophetischer Begeisterung vor Samuel, was zu dem Sprichwort 30, gehort Saul nun auch zu den Propheten.